mit Büchern vergeudet, um Gott und die Welt zu verstehen. Ich hab die Natur untersucht und gedeutet, um hinter die Dinge zu sehen. Doch langsam wird mir klar, ich schein mich wie ein Narr, im Kreis zu drehen. Mein Gott, ich bin am Ende mit meinem Griechisch und Latein. Mein Verstand läuft gegen Wände, was ich sehe, sehe ich nicht ein. Wie kann es möglich sein, gerechter Gott? Ich dachte, was uns weiterbringt, sind Ansicht und Kritik. Wie kann es sein, dass die Vernunft, die diese Welt erhellen soll, besiegt wird vom Zauber der Musik? Belehren und erziehen, man kann sogar Affen dressieren. Der Mensch ist ein Same und soll er erblühen, muss man ihn schon früh kultivieren. So wie steht fest für mich, doch Wunder kann auch ich nicht ignorieren. Mein Gott, du weißt, ich machte mir meine Pflichten niemals leicht. Doch gerade der, der mich belachte, hat Vollkommenheit erreicht. Sein gerechter Gott, ich dachte, was uns weiterbringt, sind Einsicht und Kritik. Wie kann es sein, dass die Vernunft, die diese Welt erhellen soll, besiegt wird vom Zauber der Musik? Wie kann es sein, dass die Vernunft, von einem mir entflogenen, ausgestoßenen, ungezogenen, zügellosen, obstinaten, gerne großen Teufelsbraten und dem Zauber.